12. Februar wollten sich die Schutzbündler des 19. Wiener Gemeindebezirkes im Arbeiterheim Döbling sammeln. Als sie hinkamen, fanden sie das Haus bereits von der Polizei besetzt. Sie begaben sich hierauf in eine Kinderfreunde-Baracke, die gegenüber dem Karl-Marx-Hof liegt. Kaum waren sie dort eingelangt, erschien die Polizei und vertrieb die Schutzbündler, die noch nicht bewaffnet waren, unter dem Gebrauch der Feuerwaffe. Nun griffen auch die Schutzbündler zu den Gewehren und den von ihnen selbst verfertigten Handgranaten. Mehrere Wachstuben wurden angegriffen und ausgeräumt. Heimwehrabteilungen, die zur Unterstützung der Polizei anrückten, wurden nach kurzen Gefechten in die Flucht geschlagen. In der Nacht von Montag auf Dienstag war ein großer Teil des Bezirkes in den Händen des Schutzbundes.